Die ausländischen Persönlichkeiten lobpreisen die Verdienste des großen Genossen Kim Il-sung hoch. Der Generalsekretär der Demokratischen Arbeiterpartei Spaniens, der Vorsitzende des Zentralen Rates der Partei der Volkseinheitsrepublik Kirgisiel in Kirgisistan, der Generalsekretär der Vereinigten Linken Bewegung Dominikas, der Vorsitzende der thailändischen Juche-Ideologie-Studienorganisation und weitere ausländische Persönlichkeiten hoben hervor, Genosse Kim Il-sung habe als ein herausragender Führer der koreanischen Nation absolute Unterstützung und eben solches Vertrauen vom koreanischen Volk genossen und sei ein wild anerkannter großer Denker und Theoretiker, Politiker und Revolutionär gewesen. Seine Ideen und Verdienste seien durch Genossen Kim Jong-il ohne Abweichung fortgesetzt worden und hätten heute unter der Führung des Genossen Kim Jong-un über Jahrhunderte bleibende Wirkung.